Guten Abend. Moin. Guten Abend. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das jetzt abends hört, aber vielleicht. Ja, doch schon. Zeitlose Podcast. Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, schönen Nachmittag. Gute Nacht. Können Sie sich gute immer Nacht reinziehen. Ja. Gute Nacht muss man aber dann so sagen. Ja. Gute Nacht. Ja, servus zum Mensa-Podcast mal wieder. Wir sind heute in ganz ungewohnter Besetzung, denn... Naja, so ungewohnt ist nicht. So ungewohnt ist nicht, aber Andi ist halt nicht da. Ist eigentlich, ja, das erste Mal, dass ein Mitglied der Stammbesetzung fehlt, oder? Ja, stimmt, ja. Oder? Ist eine relativ schon konstant bisher gewesen. Aber mit Stammgast Sebastian haben wir natürlich einen würdigen Ersatz gefunden. Ja, freut mich, dass ich wieder da sein kann und ein bisschen mein Senf dazugeben kann. Ja. Ja, manche sagen Senf, manche sagen aber auch Expertise. Ja, das ist so. Und Erfahrung. Ja, langjährig. Ja, das muss man auch würdigen. So. Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Ja, vielleicht, bevor wir vielleicht in die Woche gehen, lass uns doch erstmal über die neuen Regelungen der Mensa sprechen. Man muss ja jetzt seine Adresse abgeben, wenn man dort ist. Ja, ich habe das genau. Also ich habe das tatsächlich gestern mitbekommen, weil gestern war ja der erste. Ab dem ersten sind dann diese neuen Regelungen in Kraft getreten. Ah, okay. Es war leicht chaotisch, weil unten jeder so einen Infozettel bekommen hatte, was dann so zu leichten Staus geführt hatte am Eingang. Ja. Und mir wurde dann zugetragen, dass, also weil ich hatte den schnellen Teller genommen, da habe ich davon nichts mitbekommen, aber mir wurde dann zugetragen, dass an dem Kassenbereich von Essen 1 und 2 es teilweise auch erhitzte Diskussionen gab darum, ob man das jetzt machen soll oder nicht. Ah, okay. Also Diskussionen mit den Mensa-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ah, okay. Also es ist, ich würde mal sagen, ein bisschen rumpelig angelaufen, das Ganze. Okay, das ist eine wichtige Info zu wissen, dass das quasi ab Mittwoch den 1. quasi... Ja, genau. Aber war das in anderen Restaurants, mussten die doch schon früher die Adresse aufnehmen? Ja, eben, das habe ich auch nicht verstanden, weil das war ja 2 Wochen lang alles... Waren wir dann quasi 2 Wochen illegal in der Mensa? Das ist die Frage. Also ich nehme an, dass wahrscheinlich irgendwie für Großmensen oder vielleicht so... gilt da was anderes. Ja, was aber eigentlich keinen Sinn ergeben würde. Nee, aber das ist... Aber die haben ja... Viele Gesetze machen keinen Sinn. Also wenn wir da jetzt anfangen, dann wird die Folge lang. Aber die haben ja theoretisch unsere Daten eh, wenn wir unsere Karte über dieses Pad da ziehen. Das ist das Nächste, ja. Ja, das hab ich mir auch. Und vor allem muss man ja auch die Adresse nur einmal abgeben. Ne? Also wir waren heute jetzt zum zweiten Mal und dann haben die an der Kasse, wo man ja den Zettel zum Ausfüllen kriegt, quasi gleich gesehen auf ihrem Bildschirm, ah okay, der war schon mal da. Das heißt, der muss jetzt nicht nochmal abgeben. Das heißt, die können uns mit der Karte kann man schon irgendwie getrackt werden. Aber das muss dann ja ein Riesenaufwand gewesen sein, weil wenn die dann einen tracken, dann müssen die ja erst gestern diese ganzen Papierzettel gesichtet haben und das irgendwo eingetragen haben und das mit der Karte verbunden nee, haben. Nee, ich glaube, die haben das einfach in der Kasse eingestellt, dass die abgestellt in der Kasse eingestellt haben, merkt ihr alle Karten, die aufgelegt wurden. Ja, aber dann hätten sie sich ja diesen Papierding da sparen können. Ja, ich glaube, es ist Datenschutz. Ah, okay. Ja, ich glaube, man braucht halt die Zustimmung und indem du dieses Ding unterschreibst, das Papierding, gibst du die Zustimmung, dass deine Daten für sowas genutzt werden. Und wenn die das einfach die Karten über die Daten ziehen, dann ist das eigentlich illegal, weil du deine Zustimmung nicht dafür gegeben hast. Würde ich jetzt mal schätzen. Das ist korrekt. Sagt unser Datenschutz-Experte. Datenschutzbeauftragter des Mensa-Podcasts. Aber es hat ja schon noch eine Lücke, weil es kann ja keiner überprüfen, ob ich diesen Zettel jetzt abgebe. Oder ja, es ist auf freiwilliger Basis, ja. Also stimmt, ob ich da, was weiß ich, Bernd Stromberg Kapitolversicherung richtig, angebe. Ja, aber ich glaube, da wird an die Vernunft der Studierenden appelliert. Ja. Die ja, meint man, nicht auf den Kopf gefallen sind. Ja, also ich habe meinen Zettel natürlich abgegeben, aber ich muss auch sagen, ich war mit jemandem in der Mensa, der seinen Zettel nicht abgegeben hat. Ich will jetzt natürlich niemanden verpetzen. Es lag aber vor allem daran, dass wir auch keinen Stift hatten. Ich habe dann, weil alle Plätze voll waren, haben wir uns ins Gras gesetzt und ich habe dann einfach so ein Stöckchen genommen. Und hab mit dem da drauf rumgeschrubbert. Das sah dann halt aus, wie hätten wir es mit schlechtem Bleistift geschrieben. Es gibt aber sogar Stifte bei diesen Einwurf. Genau, das haben wir dann aber zu spät gesehen. Was dann natürlich wieder hygienisch gesehen. Ja, auch schwierig ist. Stichwort vielleicht. Hygienevorschriften, vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ja. Ja, gut, aber ich meine, sei es drum. Ich habe das ausgefüllt. Ja, eben. Und jetzt gilt es für einen Monat. Genau. Und dann ja, ich lasse es auch in einem Monat wieder abgeschafft, diese Regelung. Nicht lang diskutieren, einfach machen und ja. Ich habe ja ganz am Anfang gedacht, als ich dann quasi am Mittwoch in der Mensa war und die da davor diese Infozettel verteilt haben, habe ich gedacht, das wäre ein Flyer-Verteiler, quasi, dass wieder Werbung gemacht wird und habe mir schon Wege überlegt, wie ich den jetzt aus dem Weg gehen kann. Aber die standen ja offensiv am Eingang, sodass man wirklich... Ja, Doktor neben. sodass man wirklich nicht um sie vorbeikommt. Und ich habe gedacht, okay, die Werbung wird auch immer dreister. Und der ist jetzt gerade noch in so Zeiten so, aber da habe ich gedacht, ah, okay, die sind schon irgendwie offiziell von Ja, Mensa. schon, ja. Aber wir haben es heute gut gemacht, eigentlich. Wir sind eigentlich. Ja, heute haben wir uns dann vorbeigeschlängelt, ja. Eigentlich. Heute, ja. Heute waren sie aber nicht mehr so streng. Gestern waren sie wirklich ja. allen einen. Gestern hat ihr dann. Heute war es dann so, hat jemand das noch nicht gesehen. Ja, und ja, dann ja. waren Leute eben da, ja, die ja. es auch freiwillig mitgenommen haben. Die können sehen ja eh an der Kasse, hätten die es einfach auch dann mit aufs Tablett legen können. Ja, wäre viel chilliger, wär, als wenn da so ein Dude ganz hektisch richtig, so ja. 1000 Leuten gleichzeitig dieses Ding in die Hand. Definitiv. Aber dann ist man halt schon vorbereitet, weißt du? Weil du zahlst ja dann und dann kommst du in eine neue Situation, dann kriegst du plötzlich Zettel in die Hand, dann liest du die noch beim Zahlen und denkst du, was ist jetzt los? Ja, so bist genau. du schon vorbereitet. Es muss datenschutztechnisch abgesichert sein. Denkst du, dass man überfordert? Ja. Ich glaube, das würde für noch mehr Stress sorgen, weil es dann oben an der Kasse stoppt. Ja. Und da ist das Nadelöhr noch enger. Und dann geht die Diskussion los. Genau, dann geht ja. was ist der Zettel, was soll ich da also, machen? Wer scheißt denn, wieso soll ich da jetzt was und ausfüllen? In der Schlange hast du ja Zeit, dir das anzugucken, ah, ich muss was ausfüllen, okay. Okay, ja. Also so, das kann ja, ich mir vorstellen, ja. dass das der Hintergrund ist. Ja. Irgendwie. Oder das war einfach der Plan, durch das, dass sie es vor der Mensa ausgeteilt haben, ist ja, wie du gesagt hast, ein Rückstau entstanden, um die Schlange wieder zu reaktivieren. Es gibt ja zurzeit eigentlich keine Mensa-Schlange. Ich glaube aber und da... ich meine, Mensa-Rempertstraße ohne Schlange ist nur das halbe. Ist eigentlich interessant, dass es keine Mensa-Schlange gibt, gell? Ja, schon. Quasi, aber ein bisschen schon. Essen 1 muss man schon manchmal anstellen, aber... Also ich habe da noch nie länger als 5 Minuten gestanden. Ja, minimal tatsächlich. Es sind deutlich weniger Leute. Es kommen halt einfach deutlich weniger Leute. Und ich glaube, es kommen einfach die gleichen Nasen immer in die Mensa, deswegen waren sie heute auch mit dem Flyer verteilen deutlich ja, weil liberaler. Sie so, ja, weil sie wissen, ja, wer gestern da war, der kommt heute auch wieder. Stammkunden, wenn die mittwochs kommen, kommen die donnerstags auch. Das kann ja. So war es auch. Schon auch entspannt für uns, wir müssen immer so ein Kärtchen vorzeigen, dann können wir einfach reinlaufen und kriegen auch 30%. Als Mitglieder des Mensa-Podcasts. Ja. Ja. Ja, genießt man natürlich gewisse Vorteile. Ja, auf klar. jeden Fall. Ja. Ja, ich meine, langfristig ist Mensa Gold Card schon das Ziel, denke ich. Ja, das weiß ich noch nicht, aber da muss man hinkommen. Die Verhandlungen laufen. Die Verhandlungen laufen. Die Werbedeals müssen noch abgesteckt werden, aber ich bin da auch zuversichtlich. Ja, ja, ich denke. Bis Ende des Jahres wahrscheinlich. Ja, spätestens, wenn dann die Gewürzmischung Mensa Koch rauskommt, ja. müsste es eigentlich in sicheren Tüchern ja, sein. Absolut. Also freut euch drauf, checkt immer mal wieder unseren Shop und yo. Genau. Dann würde ich sagen, wir sprechen die vergangene Woche. Die vergangene ja. Woche. Business as usual. Montag. Ja, ich habe Montag direkt, wenn ich mal anfangen darf, jo. Eine kleine Überraschung gemacht. Und oh. zwar bin ich schneller Teller gegangen. Krass. Weil ich wenig Zeit habe gerade, wegen Prüfung und so. Und dann ist es eher so, dass ich einfach Bock habe, ganz kurz was zu essen und fertig. Und normalerweise so dieser gebratene Gemüsereis, den habe ich vor Jahrzehnten gefühlt mal gegessen und dachte so, ja, ist jetzt nicht so der Knaller, aber ich war angenehm überrascht. Also der Reis war wirklich sehr gemüsig, der Reis war gut gewürzt und es war auch genug Soße dabei und diese süß-scharfe Chili-Soße war tatsächlich auch nicht schlecht. War nicht schlecht? Nee, also ich war sehr angenehm überrascht. Es war nicht so eine süß-sauer Soße, wie man sie aus so einer Flasche kennt, so glibberig ein bisschen, nee, durchsichtig. Sie war angeglibbert, aber sie war angeglibbert. Sie hatte mehr Substanz, als ich erwartet hatte. Okay. Also ich war sehr angenehm überrascht von dem Essen und waren Krabbenchips dabei? Nee, das tatsächlich nicht. Das tatsächlich nicht. Das hatten wir. Digga Minuspunkt. Das ist ja auch ein schneller Teller, da hat man jetzt nicht Zeit ja, für so Gourmeser. Das war Krabbenchips. Ja, das war ein bisschen schade, aber sonst war ich tatsächlich angenehm überrascht. Naja, okay. Wenn ich okay. das mal sagen darf, ja. weil den hat wahrscheinlich von euch niemand genommen. Das ist korrekt. Ich habe mich natürlich an Essen 1 gehalten die ganze Woche und habe den mediterranen Nudelsalat gegessen, der auch sehr gut war. Zum ersten Mal war ich vom Mozzarella in der Mensa überzeugt. Normalerweise finde ich der Mozzarella in der Mensa immer so ein sehr harter Mozzarella. Ja. Der so. Und normalerweise so ein guter Mozzarella hat ja schon eine gewisse Cremigkeit auch. Und dieses Mal war der Mozzarella tatsächlich ein bisschen cremig. Okay. War echt gut. Vielleicht war es ein Würfelmozzarella. Das glaube ich nicht, aber. aber es hatte auf jeden Fall eine gewisse Cremigkeit, die mir sehr gut gefallen hat. Die getrockneten Tomaten habe ich ein bisschen vermisst. Habe ich nicht gesehen, aber vielleicht sind sie mir auch einfach entgangen. Wie war das Baguette? Weil ich finde das ja auch mal so. Das Baguette richtig. War okay. Ich sage jetzt mal, bei den Beilagen, was Brote angeht, ist das Baguette bei mir schon ganz weit unten in der Mensa, weil ich finde es halt wie so ein schlechtes Aufbaguette irgendwie, was man ja. da kriegt. Also das ist nicht viel besser. Kann man so unterscheiden. Also dann nehme ich das Fladenbrot 10-mal lieber und oder das Simmel auch noch deutlich lieber. Also das Baguette ist schon das Niedrigste auf der Liste. Aber es war okay, also ja, ist okay. Gut, okay. würde ich sagen. Ja. Kann man ja nicht so viel. Fenty Busch dabei hat natürlich noch keiner gegessen. Naja. Nee. Irgendwann mal vielleicht. Okay, dann lass uns das zu Dienstag. Da habe ich nicht zufällig auch wieder zum schnellen Teller. Da war ich, das Perlgrauen in da, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und ich dachte so, nee, keine Lust. Habe ich gar nicht gegeben. Da war ich dann gar nicht tatsächlich. Wo war dein Mut? Mut zu Neuem? Ja, der war nicht vorhanden. Ich war so in meinem Lernstress, dass ich mir einfach irgendwo was anderes geholt habe und mich dann hingesetzt habe und noch ein Buch gelesen habe. Also du warst auch gar nicht quasi. Also ich war dann wirklich gar nicht in der Mensa. Das heißt, du bist auch kein Fan von von süßen Mittagessen. Nee, das geht gar nicht. Also wenn ich dann in die Mensa gehe, dann will ich auch vernünftiges Essen haben. Und ich hätte mich noch anfreuen können mit dem Geschnetzel des Züricher Art, was ich eigentlich immer gut finde. Das Problem ist nur, dass ich aktuell relativ vegetarisch unterwegs bin und deswegen war das dann für mich keine Option. So, weil ich gerade maximal einmal die Woche Fleisch essen möchte. Okay. Und dann habe ich darauf verzichtet. Ansonsten kann ich das Essen tatsächlich aber auch immer empfehlen. Das Schweinegeschnetzel ist, ja? Definitiv. Also das ist grundsolide. Ich glaube noch nie gegessen, aber ja. Doch, okay. So, da kann man nichts sagen. Grundsolide. Ja, dann können wir zu dir schon nichts sagen, weil ich war auch nicht in der Mensa. Ich habe die Kaiserschmarrn tatsächlich sausen lassen, weil ich gerade im Flow-Modus beim Arbeiten war. Ist ja aber auch ein schwacher Tag gewesen, muss man einfach sagen. Ich habe mich schon auf die Kaiserschmarrn gefreut. Die sind schon gut. Und ich mag das. Ja, ich mag das auch, aber ich würde sagen, das ist jetzt kein Tag, wo man auf jeden Fall in die Mensa kann man auch mal überspringen. Ja. Aber wenn du das magst, also magst du auch die Kombination? Also wenn ich das hier so lese, dann denke ich mir so Kaiserschmarrn, okay, Apfelmus, okay, und dann Blattsalat. Also wie passt das zusammen? Ja. Also isst man das dann so, dass man erst ein Stück Kaiserschmarrn mit Apfelmus und dann noch so einen Salat macht oder isst man das getrennt? Schmeckt man dann nachher den Kaiserschmarrn noch in die Salatsoße? Also das hätte ich jetzt mal noch, das würde ich jetzt noch mal ganz kurz eben klären. Aber ja, salzig süß ist das neue Trendessen. Ihr wisst Bescheid, es gibt ja auch salzige Schokoladen, alles. Das gab es doch auch immer mit dieser Kartoffelsuppe. Genau, da gibt es immer die Kartoffelsuppe bei Äpfelkuchen. Ja, entweder das oder so eine Nussecke oder so eine Nuss. Ja, genau. Ja, das ist eine urbadische Kombination, die ich tatsächlich auch nicht verstehe, aber. Habe ich also. Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate. Fand ich dann doch befremdlich, als ich das erste Mal gesehen hatte. Ja, es ist halt ein Essen 1, da muss halt ein Salat dazu, glaube ich, einfach. Oder Apfel. Ja. Das wäre auch lustig. Ein Apfel wäre eigentlich besser gewesen. Kaiserschmarrn mit Apfelmus und Apfel. und so aber das hätte ja wenigstens noch Sinn gemacht. Aber diese Kombination Kaiserschmarrn, Apfelmus, Blattsalat finde ich so. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Aber ich frage mich halt, was will ich dazu machen? Wenn nur Kaiserschmarrn und Apfelmus kann ich auch nicht servieren, glaube ich. Das ist ein bisschen zu Rosinen wenig. Rosinen könnte man auch dazu machen. Nee, hör auf mit Rosinen. ich bin froh, dass da keine. Das ist schon gar in so Sachen wie Kaiserschmarrn, wo jeder Rosinen eigentlich erwartet, macht die Mensa einfach keine Rosinen rein, aber dann in so komische Sesamnudeln, wo kein Mensch Rosinen hat, da werden die Rosinen reingeputtert. Ja, da kennen sie nichts. Das stimmt allerdings. Okay, Dienstag haben wir alle geschwänzt. Gut, lass uns den Mittwoch angehen. Ja. Da weiß ich glaube schon, was du genommen hast. Ja, natürlich. Also aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen werden es mittlerweile wissen, ich bin großer Fan von den Lauchnudeln mit Rauchlachssoße und natürlich habe ich das genommen. Einmal, also ich habe jetzt mal keine zweite Portion gegönnt. Warum hast du es nicht getuppert? Das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage. Ich meine, es ist ein perfektes Tupperessen. Habe ich noch nie gemacht, war ich noch nie so, bin ich noch nicht reingekommen. Nicht im Tupper-Game. In diese Kultur, aber ich kann dir mal eine kleine Einführung geben in Haut und Tupper. Naja, Deckel auf, Essen rein, Deckel zu, oder? Oder muss man da noch was? Nee, man muss auch so mental sich dann auf die Situation, weil man ist ja dann der Einzige oder vielleicht einer der wenigen, der Redeemer mit der das kann sein, das kann sein, aber da muss man dann drüber stehen, sozusagen. Brauchte ich nicht, ich war glücklich so, ich habe es einmal gegessen und wie immer sehr gut. Also generell, also der Mittwoch war eigentlich ein Top-Tag, weil es gab diesen, dieser Sommerreissalat, ich weiß nicht, hast du ihn gegessen? Nee, du warst nicht da. Sommerreissalat mit Melone, Zucchini und Tofu, Kokosjoghurt war das, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das denn für eine komische Konsistenz? Am Anfang fand ich ihn richtig enttäuschend, aber er wurde immer besser, je länger man gegessen hat. Es ist natürlich eine gewagte Kombination, diese Melonensache im Salat. Auch wieder süß-salzig. Gell? Auch wieder süß-salzig, aber ich mag es tatsächlich, ich finde es gut. Der Kokosjoghurt, irgendwie hat er ein bisschen nach Vanille geschmeckt. War interessant. Also, ja, war auf jeden Fall experimentell. Und wie war der Tofu? Der Tofu war leider komplett nicht angebraten, kein Räuchertofu, deswegen ein bisschen fad. Okay. Haben wir einfach nur Tofu reingeschnippelt, der ein bisschen nach nichts geschmeckt hat. Und es war jetzt auch nicht so, dass da viel Soße drin dran war, dass man da irgendwie den Tofu ein bisschen ansoßen hätte können. Der Reis war ein bisschen zu hart noch, für meinen Geschmack auch. Ich hatte zum Glück das Simit und nicht das Fladenbrot, weil ich Hast du irgendwie es einmal beides steht. gekriegt? Ich habe das Simit noch bekommen, ja. Und dann die nach dir mal Fladenbrot bekommen? Ich habe niemanden Fladenbrot gesehen, ich weiß nicht. Man konnte sich's auch nicht aussuchen, also. Keine Ahnung. Vielleicht waren sie sich noch nicht War ganz ja sicher. genau, wussten noch nicht genau, haben sie mal offen gelassen. Und als ich dann aber diesen Reissalat gegessen habe, habe ich mich fast ein bisschen geärgert, weil neben uns war jemand, der hat das Cajun-Hähnchen gehabt und ich habe ganz vergessen, dass es es gab an dem Tag. Und das finde ich eines der wenigen Fleischgerichte in der Mensa, Das die man finde essen ich gut, kann. ja. Ja, das ist richtig gut. Ja, das Wahrscheinlich, finde ich weil es gut. mit Koriander ist. Ihr erinnert euch an Auch Folge 1, 2 oder 3. weil das mit Koriander ist, aber auch weil das Hähnchen einfach geil schmeckt, weil das eine Ja. geile Panade Ja, oben das drauf ist hat. mega gut gewürzt und dieser Süßkartoffelpüree ist auch Ja. echt gut. Also das ist tatsächlich von den Fleischessen Okay. auch Das will ein eins der super besten. Das kann Fleischessen. man wirklich. Ich habe mich fast ein bisschen geärgert dann, aber gut. Das kann Würdet man ihr durchaus. sagen, immer so wild reingeworfen, der. Ist das so ein Typ Texas-Pfanne-Essen, das Cajun-Hähnchen? Nee, also der Typ Texas-Pfanne, der isst natürlich das Cajun-Hähnchen, das ist klar. Aber Ja, der das würde niemals einen ist. Sommerreissalat essen, das ist klar. Ja, Aber vielleicht zwei das. Teller Rauch, ne? Das Rauchen könnte. würde. Ich will auch sagen, der Typ. Ah, ich weiß Aber auch das, nicht. das kann ich nicht unterschreiben, weil ich habe schon zwei Teller Rauch lassen und gegessen, aber noch nie die Texas-Pfanne, weil die ist einfach nicht geil. Die haben im ersten Semester Ja. probiert und danach nie wieder. Ja. Okay. Ich meine. Also das will ich jetzt so nicht über, das will ich jetzt so nicht, das kann ich jetzt so nicht Okay, stehen lassen. ich meine, du willst ja hier kontroverse sorgen. Ich finde auch Rauchlachs, das ist ein unmöglicher Zungenbrecher, oder? Man kann das ja fast Ja, nicht aussprechen. und vor allem, Rauchlachs-Lachssoße. das macht die Mensa auch manchmal extra, dass sie das dann umdrehen. Also dass es dann heißt, irgendwie Lauchsoße mit Rauchlachsnudeln. Lauchnachs. Also Ich krieg da echt. die drehen das manchmal um tatsächlich. Wirklich? Ja. Ich krieg da, sind da so ein paar Jokes Ja, noch ja. eingebaut Also in den Sendeplan ab und ich zu. glaube, das machen die Dann absichtlich, lachen die dass sie sich ins es. Fäustchen da Ja. hinten in der Küche. Das glaube ich schon. Ja. Okay, muss ich mal drauf achten. Interessant. Okay, Oh, dann, mir ist noch ja. was aufgefallen auf meinem Sag Plan. an. Und zwar, das ist random, aber bei dem Cajun-Hähnchen, da steht unten rechts im Eck bei mir Sch. SCH. Als Jo. Links. Das und Sch ist mit Schwein. Richtig, ja. Aber Hä, das ist Cajun-Hähnchen. komisch. Ein Cajun-Hähnchen ist doch nicht mit Schwein. Das ist wirklich komisch. Ja, aber doch, da sind auch noch Stimmt! Da diese ist Speck oben drauf. Speck oben Da ist oben drauf drauf. Speck. Steht Ja, nicht dabei. Das ist voll der wichtige Kniff. Ich meine, das ist Leute, die richtig, vielleicht sagen, ja. sie essen kein rotes Fleisch, müssen ja dann hier drauf gucken, ob dieses kleine Sch. Das ist richtig, aber ist Schwein rotes Fleisch? Ja. Ja, zählt das als rotes Fleisch? Ich glaube schon, Ist ja. weiß, oder? Nee, wenn es Oder roh ist, grau? nicht. Wenn es Grau gebraten ist, wird es meliert. kraut. Grau. Da bin ich jetzt raus, muss ich sagen. Das, Okay. ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich zählt es schon unter rotes Fleisch, Aber gell? es ist knifflig. Aber das stand auch schon mal dran, dass da Speck drauf ist. Früher mal. Das kann sein, ja, Bin mir aber recht das ist auf sicher. alle Aber das steht jetzt Fälle. nicht dran, ja. Das Ist auf alle Fälle mit ist ein bisschen Speck, ja. schwach. Da muss man auf dieses. Gut, aber wer kein Schwein isst, der guckt diese Dinger. Also wer wirklich streng kein Schwein isst, der guckt diese Dinger ja auch an. Ja, eben, also das ist ja. Wenn du wirklich picky bist. Und Ja. ansonsten kann man sich ja, Guck schon an. weil aktuell die Schlange nicht so lang ist, kann man da kurz drauf gucken, sieht es dann, entscheidet sich entweder für was anderes oder geht dann einfach Ja. den Guter. direkten Weg Ja. hoch zum Loch. Man sieht auch nicht direkt, wenn man das kriegt, dass es da oben drauf. Ja, es ist Es subtil. könnte ja alles sein, Es ist irgendwie. Es subtil. könnte Ja, es also können auch Croutons rot, sein. genau. Oder irgendwas. Croutons gefärbt mit rote Beete. Zum Ja, Beispiel, ja. es ist subtil. Man traut alles zu, ja. Okay, dann lass uns mal zu Donnerstag gehen. Quasi heute, wir nehmen schon wieder Donnerstag auf. Wir sind voll schlecht gerade in der Zeitplanung, Nee, ich aber finde es gut. finde ich es gut. Aber wir Aber verpassen ja immer einen Tag und irgendwie ja. Donnerstag aufnehmen und Sonntag veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt. Es ist Es wie könnte noch dieses. so viel passieren in den So, nächsten 3 Tagen. ja, stimmt. Morgen können die Mensa abfackeln und wir hätten es nicht im Podcast drin. Kannst du dir das Ja. mal vorstellen? Ja, aber im Grunde genommen, heute war ja. Aber das wäre dann nächste Woche drin. Ja, eine Woche zu spät einfach. Ich bin aktuell, ich Dann kommt bin eine Sonderfolge. Wenn newsorientiert. morgen die Mensa brennt, kommt eine Sonderfolge. Machen wir eine Sonderfolge, So. ja. Direkt live aus der Mensa aber Genau, auch. eben. Oder live aus dem Ja, Brandort. am Am Flatterband stehen alle Schlotterband, drei um das Mikrofon und dann. Ja. Okay, dann können wir das so weiter so beibehalten. Also Donnerstag, heute quasi, habe ich natürlich den arabischen Salat gegessen. Ja, haben wir alle gegessen, ja. Spitzenmäßig. Und kann man nichts sagen. Ja. Ja. Also Ich bin ja. ich war zufrieden. Also der Blumenkohl finde ich schon sehr dominant. Dieser gelbe Blumenkohl, ja, der, glaube ich, 0,03 Sekunden im heißen Wasser war, weil der ist schon sehr hart. Finde ich gut dabei, ja, aber ich weiter. Ist okay, aber ich stehe da jetzt nicht mega drauf. Er darf natürlich nicht zu weich sein, aber der Hummus ist auf jeden Fall klein geblieben. Ich weiß nämlich, dass der mal größer war und jetzt haben die den damals, also vor der Corona-Zeit schon, ich weiß nicht, kleiner einfach gemacht. Finde ich aber sinnvoll, weil der bei mir nämlich, klein meinst du von der Portion, oder? Ja, was? Von der Portion, weil der einfach fand, klein. Ja, fand ich gut, weil da ist bei mir immer noch was übrig geblieben. Ja, das fand ich auch. Echt? Ja. Ich überraschend, weil ich gedacht habe, das ist schon mit der geilsten Dinge, die da beim Essen dabei ist. Ja, ne, ich finde es auch lecker. Ja, okay. Was uns aufgefallen ist, es war Spinat drin. Ja, und es war schärfer ein bisschen. Und scharf. Ja, muss man ein bisschen schärfer. Spinat habe ich noch nie gesehen in der Mensa. Sogar frischer. Ja. Spinat habe ich auch noch nicht gesehen. Habe ich in der Mensa noch nicht gesehen vorher. Ah doch, ich glaube so Babyspinat ab und zu mal irgendwo mal dran. Spinat wäre doch mal sinnvoll sagen, hier dazu, zum Fisch. Ein Fisch, so ein Spinat dazu. Ja, das wäre Kartoffeln. So ein schöner Blubspinat. Ja, das wäre doch geil. Das würde den klassischen Freitagsfisch würde das richtig aufwerten. Ja. Ich bin nicht so der Fan von diesem Spinat. Boah, das feier ich. Gekochten Zeug. Doch, ja? Das wäre so, liebe Mensa. Ja, so Rahmspinat, Rahmspinat. Ess ich schon mal. Das gab es bei mir auch früher. Ja, so das ist ein richtiges Kinderessen. Also, genau, Salzkartoffeln mit Spinat. Ja, mega geil. Und Spiegelei aber. Ja, auch Spiegelei. Ja, auch die Kombination, ja. Habe ich nicht so gern gemacht. Ich auch nicht. Aber dann später irgendwann war es eins von meinen Favorite-Essen. Und es hat auch immer so einen Klotz kam einfach, ne? So ein eingefrorener Klotz, da kam man in den Topf rein und dann... Ein bisschen aufgekocht. Und das ist da aufgekocht und fertiges Essen. Ich meine, einfach ist natürlich schon, aber Spinat kann halt schon lecker sein und dann irgendwie den so zu verunstalten. Ja, muss man wirklich wollen, ja. Muss man wollen. Muss man mögen. Aber auf jeden Fall, hoffentlich habt ihr auf unsere Empfehlung gehört und nicht das Schöttbula genommen. Ja, das habe ich heute nur gesehen. Das haben wir gesehen. Das ist einfach nach wie vor... es sieht einfach ein bisschen traurig aus, oder? Ja, also alles. Das habe ich auch schon in Folge 8 war das, glaube ich, hier die Worst 5 Mensa-Essen, war das ja mein Platz 1. Und es hat sich einfach nichts dran geändert. Also dieses Essen ist derartig lieblos und diese Cranberry-Soße, wenn ich die schon sehe, dann habe ich keinen Hunger mehr. Also wenn ich gerade knapp bei Kasse bin und es die gibt, dann gucke ich einfach nur drauf und habe keinen Hunger mehr. Also es ist, nee. Ja, aber gut. Nicht wohl viele noch, ja. Der Mensa-Podcast rät ab. Ja. Dafür rät er zum indischen Linsencurry, was morgen gibt. Aber das haben wir ja letzte Woche schon empfohlen. Aber wir kennen das ja. Also ist auf jeden Fall... Ja, okay, und auch dieses Schlemmerfilet ist ja auch was es alle 3 Wochen gibt. Das kann man theoretisch essen. Ich habe das 1-2 Mal probiert. Aber auch nur theoretisch, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, muss ich sagen. Ich werde auch zu dem Linsencurry greifen morgen. Hatte kurz überlegt tatsächlich, ob ich was ganz, ganz Gewagtes tue, ob ich den Milchreis esse morgen. Weil ich morgen Abend noch zum Essen eingeladen bin. Und dann dachte ich, so kann man ja auch dann mittags mal was Süßes essen. Ne? Aber das entscheide ich dann spontan. Das finde ich dann spontan. Ja. Okay, dann lass uns in die kommende Woche schauen. War eine okay Woche so als Fazit. War eine okay Woche, würde ich auch sagen, als Fazit. Also, auf jeden Fall eine Steigerung zur Woche 1. Ja, ja, und zur Woche 2 auch. Aber Woche 3 schon, ne? Die kommende Woche. Kommende Woche, ich weiß nicht, ob es eine bessere Woche wird. Da geht es sehr spannend los, finde ich. Ich glaube schon. Ja. Und zwar mit diesem schnellen Teller, weil das ist ja normalerweise dieser standardschnelle Teller Hacksteak mit Kartoffelsalat, aber da gibt es jetzt die Alternative Vollkorn-Gemüsebratling. Ich glaube, der wird richtig schwierig. Den probiere ich. Probierst du denn? Ja, Das könnte ein Top oder ein richtig krasser Flop sein. Ja, auf alle Fälle. Aber ich gehe den. Mach ihn, ja. Mach ihn. Ich werde den auf alle Fälle probieren. Notieren wir das hier sogar, weil dann kann ich das nochmal dich abfragen, wie das war. Also das werde ich auf jeden Fall probieren. Mir ist es, glaube ich, zu gefährlich, vor allem, weil es halt die Asia... ja, weil es halt auch die Asia-Pfanne Thai Curry gibt, die ja zu meinen Top, ich glaube, Top 2 essen oder Top 3. Ja, auch nicht schlecht. Mit Gemüse, Soja, Erdnüsse, top Sache. Ja, da kann man dich haben, gell? Da hat man mich sofort abgeholt. Also. Da gibt es gar keine Frage, was ich nehme, leider. Ich bin schon sehr eingefahren in mein Mensa-Essen, muss ich schon auch sagen. Das ist zugeben. Wenn man lange geht, das ist ja klar. Genau. Werbekonservativ, wahrscheinlich, was die Mensa angeht. Ja, und dann aber noch Essen 2. Ja. So, du vorhin schon leicht angedeutet. Hähnchen griechischer Art, Tzatziki, Gemüsekuskus mit Oliven und Schafskäse. Habe ich vorher noch nicht gehört. Ist das neu? Klingt potenziell aber nicht so schlecht. Ein griechisches Hähnchen, wie kann ich mir das vorstellen? Blau-weiß. Nein, keine Ahnung. Ja, die Frage ist ja immer, was ist für ein Hähnchen? Wenn da nämlich nur Hähnchen steht, dann habe ich schon die Befürchtung, dass das irgendwie so eine Keule ist oder sowas. Nein, das wird es nicht sein, glaube ich. Meinst du, ist eine Hähnchenbrust? Ja. Kann sein, ja. Würde ich sagen. Also, obwohl... Weil, also so von so mit so Keulenzeug kann ich gar nichts anfangen. Nee, ich auch nicht. Bin nicht so der Nager. Nee, gar nicht. Müsste man sich, ich würde mal sagen, müsste man sich visuell mal rantasten. Also mal so auf den Nebentisch. Ja, dann müsste man mal schauen. Dann kann man das ja irgendwann mal probieren. Ja. Ich glaube, oft, wenn es Hähnchenbrustfilet ist, dann schreibt es auch hin. Und wenn nur Hähnchen da steht, dann gehen bei mir alle Alarmglocken los. Wobei griechische Art hört sich geil an. Tzatziki ist geil, Gemüse, ja, Couscous ist geil, Oliven ist geil, Schafskäse ist geil. Ist ja die Frage, wie viel Oliven und wie viel Schafskäse ist da wirklich dabei? Ja, das ist immer die Frage. Ich sehe gerade, das ist übrigens sehr ökonomisch. Das Gemüse-Couscous gibt es am Dienstag als schnellen Teller. Ja, klassisch. Nicht schlecht. Um mal die Überleitung zum Dienstag zu machen. Ja. Nicht schlecht, Mensa, da habt ihr mitgedacht. Ja, aber von dem schnellen Teller würde ich tatsächlich abraten. Ich glaube, ich habe dir meine Not auch schon genommen. Aber auch nur wegen dem Paprika-Dip würde ich abraten. Gemüse-Couscous-Salat, Paprika-Dip. Mir ist es immer zu Couscous-lastig. Aber dann hast du Mini-Stücke Paprika drin. Ich mein, und dann so ein Paprika-Dip, der tatsächlich nicht so geil ist. Also das weit Welten... von den Fans vom Mojo Dip. Zum Beispiel, um einen anderen Dip einzuwerfen. Ja. Oder von dem vom Kokosjoghurt, der am Mittwoch drin war. Und das Ladenbrot halt, ja. Ja, ey, ich finde das Gemüse-Couscous okay, bis lecker. Der Paprika-Dip unterirdisch. Und das Ladenbrot ist gut. Deswegen, ja, das ist schon schwierig. Also eine 4. Er gibt wahrscheinlich insgesamt dann eine 4, ja. Also eine 3 bis 4. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, der Dienstag passt für mich nicht so ganz gar nichts, ins Konzept der Woche. Ja, weil er halt schlecht ist einfach. Wobei man so sagen, Spaghetti Carbonara kann man immer machen. Ja? Ja. Carbonara. Also das finde ich... Da kann man, una Coca-Cola. Damit machst du nichts verkehrt. Da habt ihr euren Song. Ja. Folge 26. Mag ich nicht. Okay. Was servieren die denn da in der Mensa? Das Original Carbonara oder den deutschen, die deutsche Interpretation? Was meinst du? Ich kenne mich da nicht so gut aus, wenn ich es nicht mag, aber Original Carbonara ist keine Sahne drin, glaube ich. Das ist nur mit wenn Ei, nicht, oder? Nicht genau, das ist nur mit Ei. Und ich würde mal sagen, dass Sahne mit drin ist. Würde ich auch schätzen. Und die deutsche Version ist quasi eine Sahnesoße. Ja. Mit Speck. Mit Speck. Ja. Und aber die Original, ich glaube nur, da werden, glaube ich, die heißen Nudeln... Speck wird angebrannt, die heißen Nudeln werden einfach in Eier reingemacht quasi, sodass durch die Wärme der Nudeln stockt das Ei so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Ja, das ist richtig. So ist es nicht, aber man versetzt, finde ich. Ich habe es schon eins gemacht. Okay. Okay. Es ist solide. Okay, also. Ja, Mittwoch. Mittwoch. Wäre was ist Minestrone? Sehe ich auch zum ersten Mal, aber ist eine Suppe, oder? Ist eine Suppe, ja, tatsächlich. Minestrone. Ist eine italienische Suppe. Habe ich auch noch nicht gesehen, da würde ich tatsächlich mich auch bereit erklären zu probieren. Also, ja, die könnte gut sein. Ja. Das ist eigentlich ein Tuba, das ist ein Tuba-Essen. Das Tuba ich vielleicht weg. Das ist schon Minestrone? Ja, das ist gut zum Tuba. Ich hab, Weil ich habe halt auch Bock auf den griechischen Bauernsalat auf Essen 1. Ja, der ist auch, gut. Ist aber auch eine gute Kombination, Salat und eine Suppe. Kann man auch beides essen, wenn man guten Hunger hat. Ja, kann man sich da beides reinlassen. Wenn du spät gehst. Ja. Ich bin ja auch großer Fan von der Bohnencreme. Ich glaube, ich meine in Erinnerung zu haben, dass sie die relativ gut machen. Die ist okay, Und da kann man ein richtig gutes Fladenbrot so, die Bohnencreme mit dem Messer aufs Fladenbrot streichen, so Vespermäßig und dann den Salat dazu. Ja, dazu passt sie auf jeden Fall. Ja. Und ich bin immer überrascht, wie viele Schafskäsestücke da doch drin sind in dem Bauernsalat. Ja, das da wird nicht gespart, aber kleine Kritik an den Schafskäse. Das ist so ein Hirtenkäse, glaube ich. Okay. Also das ist so ein aus Kuhmilch. Und nicht aus Schafs, oder? Kann sein, ja. Ich nicht Würde so ich schon sagen. Geachtet, aber ich glaube, der ist sonst zu teuer. Ja, ja. Und ja, das ist ja irgendwie auch ein Einkaufstipp von mir, wenn ihr irgendwie Schafskäse kauft, guckt, dass ihr nicht diesen Hirtenkäse erwischt. Ich finde den nicht so gut. Aber der hat auch Fans, glaube ich. Ja, billiger, ja. Aber ey, was kostet so ein Schafskäse? 2,50. Und der Hirtenkäse kostet dann halt 1,90. Kann man schon mal die 60 Cent nehmen. Die 60 Cent lohnen sich auf jeden Fall. Ich meine, gutes Essen hat einfach seinen Preis. Das ist so, wenn es am Wert ist. Das ist so. Oder manche mögen ja auch keinen Schafskäse oder Schafsgeschmack dann. Das stimmt. Dann ist es vielleicht okay. Aber dann kauft man halt einen Gouda auch und dann kauft man auch nicht so einen Hirtenkäse. Ja, dann kann ich gleich eine Scheibe Gouda fressen. Und hier beim. Ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das Essen 2 nicht im Grunde genommen der eigentliche schnelle Teller im Essen 2 gewandt? Hä? Nee, weil es gibt ja sonst diese Äppler Macaroni mit Fleischsoße und ja. Blattsalat und das ist ein schneller Teller und das ist jetzt einfach nur Macaroni und dann eine Lamm-Auberginen-Soße, also einfach nur gepimptes Fleisch und ein bisschen Aubergine dabei und fertig. Nee, da tust du dem Essen unrecht. Ah ja. Das ist ein ziemlich gutes Essen. Ah ja. Ich würde dir empfehlen, es mal zu probieren, weil dann könntest du auch sozusagen... Auf keinen Fall. ...dein Auberginentrauma auf keinen Fall. Ich mag weder Lamm noch Aubergine und das ist wirklich für mich der absolute Endgegner. Ja, man sagt ja manchmal so, face your fear. Ja, aber... also Exposition, du musst dich da aussetzen. I know a lost cause when I see it. Okay. Und das wird nicht passieren. Das ist auch eins der Fleischessen, die wirklich gut sind in der Mensa. Ja. Überraschenderweise, weil der Lamm jetzt nicht das einfachste Fleisch ist zu machen. Und auch Aubergine eine kritische Sache ist. Aber das machen sie gut. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen, aber früher war es immer sehr lecker. Könnte man sogar alle drei essen? Man könnte tatsächlich alle drei essen. Suppe, Salat genau. Und Hauptgericht. Ja, so. Das ist doch das perfekte Menü. Das heißt, Mittwoch, der 8.7. ist eigentlich ein verstecktes Dreigänge. Ja, der Mensa-Drossiem kann man da machen. Zum Höhepunkt der Woche, zur Mitte der Woche. Ja. Traumhaft. Toll. Donnerstag ist Tubertag. Zumindest für mich. Da werde ich mir die Steckrüben-Karotten-Curry wegtubern. Das ist nämlich sehr lecker. Ja, das würde ich auch essen. Kann ich auch und wenn sagen. Du noch Essen 1 nimmst, dann hast du sogar 2, dann Flatbrot und ein Simit. 2 so Bruteile. Best of both worlds. Woher auch immer das Simit das kommt. Essen 1, der linsenrote Betesalat mit dem Halloumi und Joghurt-Dip, das habe ich sehr gut in Erinnerung. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie war der Halloumi da zubereitet? War der auch so angebraten? Der müsste angebraten sein. Halloumi serviert man ja eigentlich nicht roh, oder? Habe ich jetzt noch nie gesehen. Stimmt. Man kann ihn gar nicht alles zubereiten. Ja, man muss den, glaube ich, anbraten. oder frittieren halt. Ja. Und das machen sie, glaube ich. Gekocht gibt es den nicht. Habe ich noch nicht gesehen, sagen wir es mal so. Aber aus welchem Kulturkreis kommt denn dieser Simit eigentlich? Weiß man das? Gute Frage. Ich glaube, ist das Arabisches oder ist das gar was Jüdisches vielleicht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall schmeckt es gut. Weil es so Bagelform hat? Das ist eine gute Frage. Aber es könnte auch was Arabisches sein. In Israel gibt es auf jeden Fall. Wahrscheinlich, also, ja. Aber da gibt es ja auch einen gewissen arabischen... Laut Wikipedia ist es ein Gebäckstück, das in Südosteuropa und der Türkei verbreitet ist. Ah, okay, dann lagen wir noch ein bisschen daneben. Ja gut, aber das war jetzt auch nur Wikipedia. Ja, gut, ja also ich habe jetzt geguckt, es steht kein Fragezeichen da. Das scheint schon mit ordentlich Quellenbelegen zu sein. Essen 2 gibt es eine Tandoori-Hähnchenbrust. Meine, die haben ja so einen Tandoori-Ofen hinten drin. Was eingelassen. Ist ein Tandoori-Ofen? Ja, so ein riesen indischer Ofen, halt, der ist so ein Boden mit so Ton ausgebaut und bestimmt. Da werden die Sachen so angeklatscht. Hähnchen dann. Also schon, glaube ich schon. Also die Mensa wahrscheinlich eher nicht, aber... Die haben ja so ein Drehding, wie so beim Händels Haxen oder so, zum Wagen. Und Händels Haxen. So schön Alufolie und dann davor so Stangen und da hängen dann die... Hähnchen aufgespießt. Wahrscheinlich, ja. So. Da frage ich mich halt, ist halt ein bisschen, da steht halt Tandoori dran. Ich weiß nicht, ob man das so nennen darf, wenn man das nicht in einem Tandoori-Ofen macht. Das ist aber nicht geschützt, der Name. Wahrscheinlich nicht. Aber dann, da hätte ich lieber gelesen, Hähnchenbrust nach Tandoori-Art. Aber ich glaube, das wäre nicht so überzeugend. Nee, deswegen haben sie es wahrscheinlich so hingeschrieben. Das ist überzeugend, ja. Okay, das ist auch ein bisschen Kleinscheißerei. Dass 80% der Leute... Tandoori überhaupt nicht interessiert. Da steht ja Tandoori, klingt ein bisschen indisch vielleicht, ja, nehme ich. Richtig, das ist vielleicht einfach nur Indikator für gewürzt. Okay. Genau, irgendwie so, ich meine, ich glaube, ja. Kann sein, ja. Gut. Ich meine, was denkt ihr, was ist die Durchschnittszeit, die jemand nutzt, um sich zu entscheiden, was er isst oder was sie isst? 1,2 Sekunden. In der Mensa? Ja, wenn du so, sag ich mal, entweder du guckst auf deinem Handy vorher auf den Plan oder du läufst an den Plan in der Mensa. Wie lange überlegst du im Schnitt? Oder wie lange überlegen Leute? Das ist, ich glaube, sehr personenabhängig. Also ich glaube, es gibt Leute wie mich, die sich sehr schnell entscheiden, aber einfach, weil ich alles schon kenne. Und dann halt meine eingefahrenen Wege mache. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die stehen vor dem Plan und haben keine Ahnung und überlegen 2 Minuten. Okay. Okay. Kann ich mir schon vorstellen. Ich habe noch nie Leute lang vor dem Plan stehen sehen. Weil man ja auch Man geht ja nicht in die Mensa, ohne zu wissen, was es gibt. Nein, eben. Es geht da ja keiner hin auf gut Glück mal. Oder? Außerdem ist es ja so, dass die Leute auch bin den schon. Podcast. Bist du schon? Es gibt ja auch die Leute, die den Podcast hören und dann einfach auch am Wochenende, am Sonntagabend, kurz bevor sie schlafen gehen, dann den Podcast hören und dann wissen, sich schon mal. Gibt, ja, also klein. Dann wissen, was es gibt, in welche Richtung könnte ja. es gehen und so weiter und so fort. Nur so kleine Notizzettel auch aufschreiben. Ja, natürlich. Und so pro Kontra ja, ist der ja. Und dann ja, sozusagen das mitnehmen. Ja. Klar, also das gibt. Verstehe ich ja, dass es das natürlich auch gibt. Ich glaube, das ist schon noch die große Mehrheit. Da gehe ich auch von aus, natürlich. Klar, also das, ja. das sieht man ja. Gut. Freitag. Da haben wir das auch geschätzt, gell? Freitag, Essen 1. Blumenkohlburger mit Harissa-Mayonnaise, Aubergine und Rucola. Habe ich gut in Erinnerung. Gab's schon mal. Gab's schon mal, gell? Aber das ist schon lange her. Schon lange her. Aber gibt's da was zu eigentlich dann? Nö. Also es ist nur der Burger? Platzsalat. Mit ein paar Pommes. Gibt's da Pommes dazu? Nee, gibt's nicht. Nee, ist nur der Burger, ja. Aber ja. Das reicht schon, der macht schon satt. Das ist schon ein großer Burger. Ah ja, okay. Das ist nicht so ein kleines Ding. Da traut man noch ein bisschen dem Pavillon hinterher, wo man sich ja dann eine Schale Pommes kaufen hätte man sich eine Schale Pommes dazu holen können, ja. Das wäre geil, ja. Aber der klingt ganz gut, also außer der Aubergine, aber die würde ich dann einfach mal mitessen, weil die ist wahrscheinlich da so untergebuttert, dass ja, man ja. Die, das, die dominiert nicht. Ja, das auf ist jeden Fall. Also das wäre meine Empfehlung, weil alles andere ist auch schwierig. Alles andere hat man, ist man ja schon tausendmal vorbeigegangen und hat sich nicht dafür entschieden. Also genau. Das reicht ja eigentlich Milch, Reis und... Rote Krütze ist schon einfach ein ekliger Name für ein Essen. Ja. Krütze. Ja, ist, aber das ist eigentlich lecker, finde ich aber. Ja, aber genauso schlimm wie dieses Graupenrisotto. Also wenn das Graupe heißt, dann ist es jetzt auch nicht unbedingt... Aber immer ein Perlgraupe. Ich finde, das Perl rettet es wieder ein bisschen. Das gleicht es wieder aus, ja. Aber sonst finde ich das vom Namen auch nicht so anstrengend. Macht es wieder elegant. Ich bin Perlgraupe. Okay, ey, dann sind wir durch mit der Woche. Und ich habe gehört, wir ballern hier noch ein paar Tipps raus jetzt. Ja, ich habe noch einen kleinen Tipp. Zack, und zwar haben wir das heute entdeckt... wenn man nach der Mensa Lust auf einen Kaffee hat, ist man ja früher immer direkt durchs KG3 ins Café Senkrecht gegangen. Und das geht ja jetzt nicht mehr, sondern man muss ja dann immer außenrum durchs Martinstor beim McDonald's vorbei und dann bei dieser engen Baustelle bei dem ehemaligen Uni-Döner. Und das nervt einfach wahnsinnig. Sich durch die dichten Leute beim Schlappen kämpfen. Das nervt einfach wahnsinnig. Und heute haben der Fee und ich nämlich entdeckt, dass man durch dieses Casino-Tanzschule durchgehen kann. Und da spart man sich enorm viel Zeit. Das ist de facto wie durchs KG3 zu gehen. Und man kommt dann hinter der Baustelle wieder raus. Und das ist im Grunde genommen lebensverändernd. Und da wird man auch nicht angemacht oder so von... Bisher nicht. Aber bisher nicht. Ihr habt es nur einmal ausprobiert. Ja, bisher nicht. Wenn dann die Horden jetzt irgendwie durchlaufen. Ja, also wenn die Horden jetzt durchlaufen, kann das sein, dass dieser Dude, der da am Empfang sitzt, eventuell ein bisschen pissig wird. Da sitzt ja immer einer. Ja, genau. Da sitzt immer einer. Das ist so ein komisches Gebäude. Voll, aber ich würde es jetzt einfach mal probieren, da so lange durchzugehen, wie man auf jeden Fall. Ich meine, es ist auch schon so ein Durchgang, da steht dann so Ausgang zur, also die Straße heißt. Kannst du schon machen. Ich meine. Das war ja früher auch der Ausgang, oder wahrscheinlich immer noch. Früher ist man doch beim Agga, ihr kennt das Agga, das ist ja da richtig, oben. Richtig. Da war ich in meiner ersten Woche, waren wir das erste Mal feiern, war ich in Freiburg im Agga. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich rotzerdicht, wie man halt in der ersten Woche ist. Und dann waren wir da drin, sind von oben reingegangen ins Agga, ne? Also da, wo quasi das Snipes jetzt ist, geht man da rein. Ja, genau. Dann waren wir da 2 Stunden drin, haben gemerkt, okay, ist voll kacke. Und dann sind wir wieder rausgegangen und dann sind wir quasi auf der anderen Seite rausgegangen. Und ich war völlig verwirrt, wie sieht's denn hier jetzt aus? Ich habe gar nicht mehr gewusst, wo ich jetzt bin, weil ich halt Freiburg halt auch 0,0 kannte. Geil. Wir haben nicht mehr gewusst, wo wir jetzt plötzlich sind, weil wir ja oben reingegangen sind. Der Eingang auf der anderen Seite ist aber auch deutlich unscheinbarer. Also da muss man gucken tatsächlich auch, um dann auf diesen Tipp nochmal zurückzukommen. Das ist quasi die Tür hinter diesem Laden, wo diese fancy Möbel stehen. Vitra-Store. Genau, wo gefühlt nie jemand drin ist, wahrscheinlich einmal im Monat einen Stuhl und eine Lampe für 8.000 Euro verticken und so ihren Umsatz machen. Ja, irgendwie müssen die ja die 200 Quadratmeter verkaufslich auch finanzieren. Ne? Richtig. Fragt man sich, wie die das machen. Ja. Also schon groß, geht hinten weit rein. Genau, das hatten wir uns auch gefragt heute. Und dahinter ist jedenfalls dieser Eingang, wo man dann da durch... Ja, die Mensa hat in den 80er Jahren mal einen dicken Schwung Stühle gekauft. Davon finanziert sich der Laden immer noch. Und die UB hat auch diese Vita. Ah, stimmt, das ist die neue Finanzierung. Also die haben auch nochmal 3.000 pro Stück gekostet oder so. Eben. Also das hat sich ja schon gelohnt dann. Das heißt, der Laden hält sich durch öffentliches Geld. Kann man so sagen. Vermutlich, oder? Ja. Kann man so sagen. Irgendwie muss man die Laden in der Stadt halten. Wahrscheinlich. Ich wollte noch fragen zu diesem Casino. Was ist das für ein Casino? Das ist so eine ganz normale Spielothek, oder? Mit so Automaten, Novoline, ja, also, Book of Ra. Wahrscheinlich schon. Also wir haben den Casino-Eingang, weil der Casino-Eingang ist dann nochmal so eine halbe Treppe höher. Ja. Wir haben dann nochmal so hoch gelugt. Und ich muss sagen, so insgesamt, so vom gesamten Ambiente des Gebäudes, sieht das schon ein bisschen shady aus. Das sieht ja shady aus. So, ich Casinos generell so ein bisschen shady, so ein bisschen so zwielichtig. Ja, ich würde da morgen mal hoch. Guck mal hoch, mal, ja, so wie es da drin aussieht. Ja. Hochgehen, ja, ich finde es ein ganz komisches Gebäude, weil auch dieses unten ist ja riesig weitläufig, ja, eben, ne? Eben. Und da ist ja nichts quasi. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, ist das jetzt ein richtiges Casino? Weil wer leistet sich schon so eine riesen Freifläche einfach? Eben, und selbst wenn man das macht, dann müsste man das ja schön machen, und das ist ja einfach. Ja, das sieht unmöglich aus. Aber wie hält sich das eigentlich? Naja, ey, Casino. Aber ich sehe da auch nicht Leute drin eigentlich. Also ja, das stimmt. Jetzt tatsächlich durch diesen Kaffee senkrecht Tourismus sind da sehr, sehr viele Leute unterwegs. Also Kaffee senkrecht ist gerade genauso voll wie vorher, und ich würde das maßgeblich damit in Verbindung bringen, dass es jetzt diesen einfacheren Weg gibt. Ich kann auch tatsächlich noch einen zweiten einfachen Weg hier droppen. Durch die Tiefgarage. Durch die Tiefgarage? Durch die Tiefgarage. Da geht ja die Tiefgarage runter quasi. Ja. Und da kann man reinlaufen, und dann kommt man direkt am KG 1 Platz hinten, kommt man dann raus wieder. Das geht auch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ist aber ein bisschen gefährlich, weil man läuft quasi diesen Autoweg bei der Tiefgarage runter oder hoch, wo es nicht so, es gibt so ein bisschen Gehwegchen, aber da passt eine Person drauf. Und man darf da eigentlich offiziell auch nicht laufen, aber bisher hat der Pförtner auch noch nichts gesagt. Ah ja, guck an. Also es gibt Mittel und Wege. Es gibt Mittel und Wege, ja. Um an den heißgeliebten Kaffee und das Franzbrötchen zu kommen. Aber ich glaube, der Casino-Weg ist tatsächlich der bessere, weil der Tiefkasten, der ist ein bisschen, da fühlt man sich, wenn man die Rampe runterläuft, fühlt man sich nicht so ganz sicher. Ja, also ich werde regelmäßig updaten, ob man da irgendwann mal angeblufft wird. Ich glaube, wenn das jetzt zunimmt und die knapp 1000 Hörer des Podcasts jetzt. Ja. Also Massen werden da jetzt da wahrscheinlich kommen. Ja, eben. Also ich bin gespannt, wie es entwickelt. Muss man jetzt gucken, ob man da vielleicht auch mal ein Sponsorship-Deal mit dem Casino abschließen kann für so Influencer, wie wir sind dann jetzt. Aber ich meine, hier haben wir einen Mords Zugewinn. Ist so. Ich meine, jeder fünfte geht da vielleicht mal hin und verzockt da mal. Vielleicht ist es auch nicht so gut, weil wir dann diese Sucht. Die Spielsucht der Studierenden antreiben. Ab und zu ein bisschen Novoline kann man kurz mal Geld verdoppeln, kann man schon machen. Ja, also, eben. Dann kann man auch mal zwei Sachen sich in der Mensa holen. Hier. Ja, richtig. Mittwochs die Minestrone und den griechischen Bauern. Dann kann man nämlich auch mittwochs mal richtig Gourmet essen. Oder auch drei essen und einfach nur von allem ein bisschen was essen. Oder dann zahlt man eine Runde. Kann man auch mal machen. Ja, die ganze Mensa einfach mal. Ja, eine Lokalrunde. Die ganze Schlange. Geht alles auf mich. Schmeiß eine Runde. Lauf durch. Ja. Okay. Genau, Tipp, ja. Ich habe auch noch einen Tipp. Der ist zwar schon sehr vielen Menschen bekannt, aber vielleicht kennen ein paar ihn noch nicht. Wenn es geregnet hat und draußen sind die Bänke nass, dann kann man sich auf sein Tablett sitzen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, habe ich heute wieder gesehen auch. Ja. Aber unser Tisch war ja unser Tisch war oft war so trocken. Trocken, ja. Ich glaube, der wurde auch vorher getrocknet. Wahrscheinlich, ja. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie denkt, die Bänke sind zu nass und draußen sitzen, einfach aufs Tablett sitzen. Oder was man auch machen kann: Return of the Stehtisch. Ja. Ja. Kann man machen. Kann man machen, muss man nicht machen. Nee, aber es wäre. Kein Fan. Es wäre noch. Null Fan. Beim Stehtisch kommt es aufs Essen an. Wenn man eine Currywurst isst, muss man am Stehtisch. Ah. So. Ist es so? Ja, natürlich. Um das Imbiss-Feeling zu haben. Ja, richtig. Richtig. Da muss man schön am Stehtisch. Ja. Am besten noch ein warmes Bier dabei, und dann ist das gut. Dann fühlt man sich wie Ruhrgebiet 12.30 Uhr auf der Baustelle. Ja, geil. Jetzt Bier noch, aber sonst. Ja, genau. Guti! Ja, das war's gewesen. Sind wir durch für heute. Ja. Machen wir Schluss. Ja. Schöne Woche euch. So wie immer. Geht in die Mensa. Ja, ich habe noch was beim Kaffee senkrecht. Jetzt kommt noch Sale. Direkt neben der Wie viel bekommst du dafür, um das jetzt zu sagen? 50% für alle verkauften Produkte gehen auf mich. Wo jetzt? Beim Kaffee senkrecht. Die abgelaufenen Produkte. Die sind noch nicht abgelaufen. Die MHD-gefährdeten Produkte. Da sind M&Ms dabei. Ich weiß nicht, ob die komplett abgelaufen sind, aber da gibt es ganz viele M&Ms, falls jemand da Bock drauf hat. Die gibt es da, ich glaube, zum halben Preis. Sprache. Und an alle Kokosfans, Es gibt auch ganz viele Bounties noch. Ich weiß genau, warum es die noch gibt. Aber ja. Sagte er, als er in 5 Minuten anfing, seinen Kontoauszug zu checken für das ganze Name-Dropping. Ich glaube, dass die Bounty-Fans gibt es. Aber die sind halt manchmal ein bisschen zurückhaltend. Oder wissen einfach nicht Bescheid über solche Angebote. Ich meine, da guckt man nicht immer direkt rein. Nee, aber ich weiß, warum jetzt gerade die Bounties noch übrig sind. Da ist. Ja. Wird ja einen Grund haben, dass jetzt gerade zufällig die Bounties knapp am Mindesthaltbarkeitsdatum alle noch sind, weil alles die halt keiner fressen will. Ja. Ist klar. Ich glaube, das Einzige, was Schweine auch nicht fressen, ist Bounties. Ja, und die Bio-Tonne, da darf man auch keine Bounties rein. Nee, da darf keine Bounties reinwerfen. Nee. Die Plastikverpackung wird gehen, aber die Bounties nicht. Okay. Jo, mit diesem Wort zum Sonntag, würde ich sagen, sagen wir ciao. Adieu, mon Dieu. Ciao, ciao. Und nächste Woche. Genießt die nächste Woche.